ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Dies ist ein Podcast mit Originalhörspielen aus alter Zeit. Mit flotten Krimis, die Sie nie gehört haben. Mit Archivaufnahmen, die man kaum glauben kann und die wir Ihnen 1:1 in voller Länge vorstellen. Jeden Donnerstag wollen wir Sie mit unglaublichen Geschichten überraschen und mit erstaunlichen Klängen aus dem Radio von früher. Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Hallo Sven, Musik und Information für junge Hörer. Wow, das geht ja schon gut los. Hallo, Freitag, 6. Januar 1967. Hier ist die 65. Hitparade von Hallo Sven. In den nächsten 55 Minuten haben wir die 12 erfolgreichsten Titel der vergangenen Woche. Nein, vielen Dank. Hallo Sven, ein Musikmagazin mit Manfred Sechsauer aus den 60ern. 1964 startete der Saarländische Rundfunk seine Europawelle Saar. Und die war damals völlig neu, etwas ganz anderes, denn sie sendete ein Programm, das sich ausschließlich an junge Hörerinnen und Hörer wenden sollte. Das war ein Novum damals, denn normalerweise waren Chansons, Schlager und klassische Musik an der Tagesordnung. Kurzum, die Hallo Twens hörten das hier. Und alle anderen, die hörten das hier. Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze Nacht, heute Nacht, so gern und noch viel mehr. Ja, so waren damals die musikalischen Verhältnisse geklärt, einfach ausgedrückt. Die Europawelle Saar war ein Meilenstein der Popkultur. Sechsauers Hallo Sven war lange das einflussreichste Musikprogramm seiner Zeit. In den 70ern hatte die Beatmusik auch den Weg in andere Sender und Sendungen gefunden und die Welle ging langsam in SR1 auf. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich verstehe nicht, was das soll. Weil wir natürlich einen feinen Hörspielklassiker aus dem saarländischen Rundfunk dieser Jahre für Sie vorbereitet haben. Er ist 52 Jahre alt und spielt in Paris. Ein Nerz und ein schicker Wagen, das ist nichts für dich, meine liebe Diane. Tatsächlich heißt dieser kleine Krimi Ein Nerz, ein schicker Wagen. Und das hier ist die Hauptfigur, Mademoiselle Diane, eine gewitzte junge Frau, die sich selber zur Raison bringen kann. Tja, meine Liebe, wenn du ein Filmstar wärst, anstatt Detektivin zu spielen. Aber wer weiß, ob dir das überhaupt Spaß machen würde. Mademoiselle Diane war die Heldin einer kleinen Buchreihe mit Kriminalgeschichten der belgischen Autorin Jean Massu. Die 11 Fälle erschienen zwischen 1942 und 1944. Jean Massu schrieb über 40 Jahre Bücher und Hörspielskripte. Rund 20 Hörspiele von ihr wurden in Deutschland produziert. Entweder ich helfe Ihnen oder ich lasse die Sache auf sich beruhen. Sie haben die Wahl. Und diese Mademoiselle Diane wird in unserem SR-Hörspiel von einer sehr beliebten und bekannten Schauspielerin gesprochen. Oder wollen Sie lieber gleich die Polizei benachrichtigen? Eine Schauspielerin, die in dieser Woche einen runden Geburtstag feiert. Aber woher kennen Sie eigentlich meinen Namen und meine Adresse? Ich verrate es Ihnen. Das hier ist Thekla Carola Wied. Das ist ja nicht zu fassen. Thekla Carola Wied wurde Mitte der 1960er Jahre in einem Kinofilm bekannt. Der hieß Spur eines Mädchens. Dafür erhielt sie das Filmband in Gold. Ihre bekannteren Rollen spielte sie allerdings im Fernsehen. Ich will nicht den ganzen Tag da sitzen und auf dich warten. Verstehst du? Ich will's einfach nicht. Nimm es nicht so tragisch, das Leben ist hart. Ab den späten 70er Jahren tauchte Thekla Carola Wied regelmäßig in großen Publikumserfolgen auf. Hier 1978 in Der Alte im ZDF. Ihr Spielpartner ist Götz George. Ich muss arbeiten, auch am Sonntag. Aber jedes Mal kommst du und sagst, aus dem Geschäft ist wieder nichts geworden. Entschuldige, was kann ich denn dafür, wenn es nicht klappt? Ich glaub dir das auch. Aber mittlerweile habe ich schon so viel Geld investiert. Thekla Carola Wied spielt hier eine vermögende Frau. Der schöne Alex, die Figur von Götz George, ist natürlich ein abgefeimter Charmeur, der auf ihre Kosten lebt. Ich verliere plötzlich alles Vertrauen. Ich fühle mich so unsicher. Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Bei Der Alte wirkte Thekla Carola Wied in den 80er Jahren so oft wie in keiner anderen Krimireihe aus dem ZDF mit. Einmal war sie sozusagen nebenan, bei Ein Fall für zwei. Sie sind Josef Matula, geboren am 18.03.1949, ledig, katholisch, wohnhaft in Frankfurt, Goetheweg 14. Waren bis 1981 Polizeibeamter, wurden dann aus dem Dienst entlassen. Ich bin auf eigenen Wunsch ausgeschieden. 1984, eine dreiteilige, starbesetzte Folge von Ein Fall für zwei. Josef Matula ist wie immer Klaus-Theo Gärtner und steht unter Verdacht. Und in dieser Zeit spielte da auch noch Günter Strack mit. Ich frage, ob alle Mittel ausgeschöpft sind. Herr Verteidiger, wenn ich den Prozess jetzt vertage, so ist das doch nur zum Schaden Ihres Mandanten. Und Sie sind sich vollkommen klar darüber, dass es für Ihren Mandanten keine Möglichkeit zur Haftverschonung gibt. Tja, doch es war schon ein Jahr vorher, 1983, da machte eine ZDF-Serie Furore, die mal keinen Kriminalfall brachte. Werner, ich habe dir was verschwiegen. Und es ist besser, wenn du es nicht auf nüchternen Magen erfährst. Ich bin nicht allein. Hier spielte Thekla Carola Wied an der Seite von Peter Weck. Ein anderer Mann? Schlimmer. Einen Mann kann man ja verlassen. Und seine Kinder nicht. Du hast Kinder? Richtig. Wied und Weck spielten Angie und Werner. Werner, weißt du, was das für dich bedeutet? Du heiratest eine Familie. Und genau so hieß diese Serie. Ich heirate eine Familie. Diese Musik war damals genau wie die Serie selbst der Inbegriff der 80er Jahre Familienunterhaltung im ZDF. Bis 1986 lief Ich heirate eine Familie, meist in der Vorweihnachtszeit. Neben Thekla Carola Wied und Peter Weck waren Maria Sebald und Herbert Bötticher dabei oder Bruni Löbel und Herbert Herrmann. Angie und ihre drei Kinder zogen schließlich bei Neuehemann Werner ein und wurden eine der ersten Patchwork-Familien im deutschen Fernsehen. Wie man Beruf und Kinder unter einen Hut kriegt, konnte diese Serie zwar nicht beantworten, egal. Stattdessen gewann sie zahlreiche Preise, darunter für Kurt Flato als Autor. Viele glauben bis heute, Ich heirate eine Familie wäre eine Endlosserie wie die Schwarzwaldklinik oder diese Drombuschs gewesen. Es gab aber nur 14 Folgen. Ich habe Thekla Carola Wied als Teenager in ihrer Rolle als Angie erstmals kennengelernt. Da war ich 12 und konnte mir den Titel Ich heirate eine Familie nicht merken und machte es mir einfach. Für mich war es die Serie mit der Frau mit der Frisur. Also Mutti, das ist doch langweilig. Immer die gleiche Frisur? Ach ja, ich hab ja die Zeit. Und warum war nach 14 Folgen schon Schluss? Thekla Carola Wied sagte dazu mal in einem Interview den Satz, getretener Quark wird breit, nicht stark. Ja, das war ein Goethe-Zitat. Thekla Carola Wied blieb noch eine Weile in Unterhaltungsserien und Filmen, zuletzt bei der Familie Bundschuh-Reihe von Andrea Sawatzki, wieder im ZDF. Im Oktober 2022 sah man sie in einem Historiendrama. Martha Liebermann, ein gestohlenes Leben. Darin spielte sie die Witwe des berühmten Malers Max Liebermann, die 1943 vor den Nationalsozialisten zu fliehen versucht. Dieser Film wurde preisgekrönt und Thekla Carola Wied nahm den Erfolg zum Anlass, ihre Schauspielkarriere zu beenden. Tja, wir hören ihr nun aber freudig zu und springen ins Jahr 1972. Aus dem Saarländischen Rundfunk, ein Nerz, ein schicker Wagen. Von Jean Massu mit Marlene Rippan, Gerd Hauke, Matthias Ponier und eben Thekla Carola Wied, der wir auf diesem Weg zum 80. Geburtstag gratulieren möchten. Viel Vergnügen. Was? 7 Uhr? Schon? Oh, hab ich aber schön geträumt, ja. Ein schicker Wagen und ein Nerzmantel. Ach, ein Nerz und ein schicker Wagen, das ist nichts für dich, meine liebe Diane. Ein anständiges Mädchen ist zufrieden mit einem Lammmantel und setzt sich ans Steuer einer Nuckelpinne. Ach, hoppla, au, au. Tja, meine Liebe, wenn du ein Filmstar wärst, anstatt Detektivin zu spielen. Aber wer weiß, ob dir das überhaupt Spaß machen würde. Meine Güte, 7 Uhr früh? Sicher ein Telegramm. Hallo? Entschuldigen Sie, dass ich so früh... Ich bin Madame Grisa, ich muss Sie unbedingt sprechen. Ja, also eigentlich ist mein Büro ja noch nicht geöffnet.